Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen, meine Damen und Herren. Das heutige Stück spielt in Russland zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Eine Gruppe von Anarchisten plant und führt ein Attentat aus. Nicht aus persönlichem Egoismus handeln diese Männer und Frauen. Unfreiheit und Unmenschlichkeit in der zaristischen Diktatur wollen sie bekämpfen. Doch selbst für diese Gerechten wird Töten zum einzigen Mittel gegen das Töten. Trotz der Bereitschaft, das eigene Leben zu opfern, üben sie damit aber ebenfalls Gewalt aus. Und das führt zu jenem quälenden Zwiespalt, dass Gewalt weder zu rechtfertigen noch zu vermeiden ist. 1949 wurde der Stoff als Theaterstück geschrieben von Albert Camus. Der französische Philosoph, Autor und Journalist wurde 1913 geboren und starb 1960. Er wurde im Alter von 44 Jahren mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet und ist bekannt durch seine Werke »Der Ekel«, »Der Mythos des Sisyphos« und »Die Pest«, ein Text, der in den vergangenen Monaten anlässlich der Pandemie zu zahlreichen Wiederaufnahmen geführt hat. Camus greift in Die Gerechten einen historischen Stoff auf. Das 1905 von russischen Anarchisten verübte Attentat auf den Großfürsten Sergei. Der existenzialistische Klassiker um Fragen nach Gerechtigkeit und Schuld als Hörspiel. Die Gerechten. Schauspiel von Albert Camus. Hörspielfassung Hans Bräunlich. Stepan. 3 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Als ich verhaftet wurde, wollte ich gerade zu euch kommen. Wir warteten auf dich. Ich weiß. Wir waren froh, dass dir später die Flucht in die Schweiz gelang. Die Freiheit ist ein Gefängnis, solange ein einziger Mensch auf Erden geknechtet ist. Ich war frei und musste unablässig an unser Land denken. Ich war am Ersticken. Handeln. Endlich handeln können. Wir werden ihn töten, nicht wahr? Seit einem Monat verfolgen wir jede seiner Bewegungen. Und die Proklamation, ist sie fertig? Ja. Das ganze Land wird erfahren, dass er von einer Kampfgruppe der Sozialrevolutionären Partei durch eine Bombe hingerichtet worden ist, um die Befreiung der Menschen zu beschleunigen. Die da oben sollen wissen, dass wir entschlossen sind, Terror auszuüben, bis das Land den Menschen zurückgegeben wird. Und meine Aufgabe? Du wirst an Schweizers Stelle treten und Dora helfen. Er ist tot, nicht wahr? Ja. Und wie? Unfall. Und nachher? Vielleicht wirst du meinen Platz einnehmen müssen, um die Verbindung zum Zentralkomitee aufrechtzuerhalten. Wer sind unsere Kameraden? Alexis Wojnov hast du in der Schweiz schon getroffen. Janik Kaljajew kennst du noch nicht. Wir nennen ihn auch den Dichter. Kein Name für einen Terroristen. Janik behauptet, Dichtung sei revolutionär. Revolutionär ist nur die Bombe. Du glaubst, dass ich dir helfen kann, Dora. Du musst nur aufpassen, dass die Röhre nicht zerbricht. Auf diese Weise ist Schweizer umgekommen. Würde eine einzige Bombe ausreichen, um dieses Haus hier in die Luft zu sprengen? Nein, eine einzige wohl nicht. Und wie viele brauchte man für ganz Moskau? Was? Bist du verrückt? Stepan. Das ist Alexis. Stepan, Bruder. Ist alles gut gegangen? Ja. Hast du dir die Strecke vom Palast zum Theater genau eingeprägt? So genau, dass ich sie zeichnen kann. Viele Spitzel? Massenweise. Stört dich das, Alexis? Nun, ich fühle mich nicht gerade behaglich. Ich kann mich nur so schwer verstellen. Alle tun das. Gut lügen, darauf kommt es an. Man lachte mich stets aus, weil ich nicht zu heucheln verstand. Als mich in der Geschichtsvorlesung der Professor fragte, mit welchen Mitteln Peter der Große St. Petersburg erbaut habe, habe ich geantwortet, mit Blut und Peitsche. Und bin von der Universität gejagt worden. Und dann? Ich wusste plötzlich, es genügt nicht, die Wahrheit über das Unrecht zu sagen, sondern man muss sein Leben hingeben, um es zu bekämpfen. Jetzt bin ich glücklich. Obwohl du dich verstellen musst. An dem Tag, da ich die Bombe werfe, werde ich aufrichtig sein. Janik, das ist Stepan. Er nimmt Schweizers Platz ein. Bruder. Bist du sicher, Janik, dass du die Kalesche erkennst? Ich habe mir jede Einzelheit gemerkt. Die Scheibe der linken Laterne beispielsweise hat einen Sprung. Viele Spitzel? Ganze Schwärme. Doch wir sind inzwischen alte Freunde. Sie schenken mir sogar Zigaretten. Wird er diese Woche das Theater besuchen? Vom Pförtner erfahren wir den genauen Tag. Du siehst heute so froh aus, Janik. Du hast so traurige Augen, Dora. Sei fröhlich. Schönheit und Freude sind Dinge, die es gibt. In den stillen Auen, wohin mein Herz dich wünscht. Kannt ich ewigen Sommer? Du weißt die Verse noch. Wir verlieren unsere Zeit. Muss nicht noch alles vorbereitet werden, Paris. Das werden Dora und Alexis jetzt tun. Vergesst das Schmiergeld für den Pförtner nicht. Wer wirft die erste Bombe? Ich. Und Alexis die zweite. Du. Traust es mir nicht zu? Dazu braucht man Erfahrung. Ach, man wirft eine Bombe nur einmal, denn nachher noch keiner hat hier ein zweites Mal. Man braucht eine sichere Hand. Meine Hand wird nicht zittern. Ich sollte dem Tyrannen gegenüberstehen und zögern. Wie kannst du das glauben? Und selbst wenn, so gibt es ein Mittel, um ihn unfehlbar zu töten. Welches? Ich werfe mich vor die Pferde, mit der Bombe in der Hand. Nein! Du musst versuchen zu fliehen. Die Organisation braucht dich. Ich will die Bombe werfen. Nein. Stepan, es ist schon alles bestimmt. Du weißt, was es für mich bedeutet, Paris. Du wirst auf der Straße sein, wenn Janik und Alexis die Kalesche erwarten. Du kommst in regelmäßigen Abständen unter unserem Fenster vorbei. Du gibst uns das Zeichen, wann die Proklamation verlesen werden kann. Sobald er beseitigt ist. Ich werde ihn beseitigen. Aber der Großfürst ist noch viel zu wenig. Wir müssen den Zaren selbst erledigen. Erst der Großfürst. Und wenn es nicht gelingt? Man müsste es halten wie die Japaner. Was meinst du damit? Sie ergeben sich im Krieg nicht, sondern begehen Selbstmord. Daran darfst du nicht denken. Na, woran denn? An neuen Terror. Um Selbstmord zu begehen, muss man sich selber sehr lieben. Doch ein echter Revolutionär kann sich selber nicht lieben. Was soll das? Was habe ich dir getan? Ich mag Leute nicht, Janek, die sich vor lauter Langeweile an der Revolution beteiligen. Stepan! Wir sind nicht da, uns selber zu bewundern. Sondern um Erfolg zu haben. Woher willst du wissen, dass ich mich langweile? Ich hatte den Eindruck. Ich habe kein Vertrauen zu dir. Du kennst mich nicht. Ich bin zur Revolution gekommen, weil ich das Leben liebe. Ich liebe nur die Gerechtigkeit. Sie steht höher als das Leben. Wir müssen unsere Andersartigkeit hinnehmen. Wir müssen uns lieben, wenn wir es können. Wir können das nicht. Weshalb bist du dann bei uns? Ich will einen Menschen töten. Nicht ihn lieben, noch seine Andersartigkeit anerkennen. Du wirst ihn nicht allein töten und nicht, ohne dich auf jemanden zu berufen. Du tötest ihn mit uns und im Namen des russischen Volkes. Das ist deine Rechtfertigung. Meine Rechtfertigung? Habe ich vor 3 Jahren als Gefangener, in einer einzigen Nacht, ein für alle Mal empfangen. Und ich werde nicht... Es reicht! Wir töten gemeinsam. Und nichts kann uns trennen. Er hat mich beleidigt. Boris! Was ist vorgefallen, Jannik? Stepan kann mich nicht ausstehen. Er hat Schweres erlebt. Boris wird mit ihm sprechen. Um der Organisation willen habe ich alles aufgegeben. Wie soll ich da ertragen, dass meine Brüder mich nicht verstehen? Ist es meine Schuld? Sie verstehen und lieben dich, glaub mir. Nur Stepan ist anders. Wenn erst alles vorbei ist... Nein, ich weiß, was er denkt. Genau das, was Schweitzer sagte. Zu ausgefallen, um ein Revolutionär zu sein. Ich glaube wie Sie an die Idee und will mich opfern wie Sie. Auch ich kann schlau, verschwiegen, verlogen und tüchtig sein. Bloß scheint mir das Leben weiterhin wunderbar. Ich liebe die Schönheit, das Glück. Eben darum hasse ich die Gewaltherrschaft. Wie soll ich es Ihnen erklären? Die Revolution muss sein, gewiss. Aber eine Revolution dem Leben zuliebe, verstehst du? Um dem Leben ein Tor zu öffnen. Und doch werden wir den Tod bringen. Wir töten, um eine Welt zu bauen, in der keiner mehr töten muss. Wir nehmen es auf uns, schuldig zu werden, damit die Erde endlich von Unschuldigen bewohnt wird. Und wenn dem nicht so wäre... Schweig! Dann hätte ja Stepan recht. Und wir müssten der Schönheit ins Gesicht speien. Warum wolltest du die erste Bombe werfen? Kann man Terrorist sein, ohne daran teilzuhaben? Nein, man muss in der vordersten Reihe stehen. Ja, es gibt die vorderste Reihe und es gibt den letzten Augenblick. Daran müssen wir denken. Dann finden wir den Mut, Begeisterung, die wir brauchen. Die du brauchst. Seit einem Jahr denke ich nur daran. Für diesen Augenblick habe ich gelebt. Ich möchte an der Seite des Großfürsten umkommen. Mein Blut vergießen bis zum letzten Tropfen oder von der Stichflamme der Explosion mit einem Schlag verzehrt werden, sodass nichts zurückbleibt. Für die Idee zu sterben, ist die einzige Art, ihrer würdig zu sein. Das ist die Rechtfertigung. Auch ich wünsche mir einen solchen Tod. Und doch? Mich quält oft nachts der Gedanke, dass sie Mörder aus uns gemacht haben. Aber gleichzeitig denke ich, dass ich dabei sterben werde und dann findet mein Herz Frieden. Und ich schlafe wieder ein wie ein Kind. Ja, Jannik. Töten und sterben. Aber es gibt noch ein größeres Glück. Die Hinrichtung. Das Schafott. Ja. Im Augenblick des Attentats zu sterben, hat etwas Unvollendetes. Zwischen dem Attentat und dem Schafott dagegen liegt eine Ewigkeit. Die einzige vielleicht, die dem Menschen gewährt wird. Dieser Gedanke muss dir helfen. Wir zahlen mehr, als wir schuldig sind. Was meinst du damit? Wir sind gezwungen zu töten, nicht wahr? Wir opfern ganz bewusst ein Leben, ein einziges Leben. Ja. Erst zum Attentat schreiten und dann zum Schafott bedeutet jedoch, sein Leben zweimal hingeben. Also, wir zahlen mehr, als wir schuldig sind. Ja, wir sterben zweimal. Danke, Dora. Jetzt bin ich meiner sicher. Niemand kann uns schuldig sprechen. Was ist, Dora? Ich möchte dir noch mehr helfen, nur... Na, nur was? Nichts, ich bin verrückt. Traust du mir nicht? Doch, Liebste. Aber mir selbst traue ich nicht. Seit Schweizers Tod kommen mir manchmal seltsame Gedanken. Das Attentat, das Schafott, zweimal sterben. All dem wird dein Herz gewachsen sein. Aber in der vordersten Reihe wirst du ihn sehen. Wen? Den Großfürsten. Kaum eine Sekunde lang. Aber eine Sekunde, während der du ihn anblickst. Jannik, davor musst du dich hüten. Ein Mensch ist ein Mensch. Vielleicht hat er mitfühlende Augen. Vielleicht kratzt er sich am Ohr oder lächelt fröhlich. Und wenn er dich in diesem Augenblick ansieht... Ich töte ja nicht ihn, ich töte die Tyrannei. Ich baue die Bombe. Und während ich das Röhrchen versiegele, im schwierigsten Augenblick, wenn meine Nerven zum Zerreißen gespannt sind, verspüre ich doch ein seltsames Glücksgefühl. Ich kenne den Großfürsten nicht. Doch wenn er mir in diesem Augenblick gegenüber säße, du wirst ihn aus nächster Nähe sehen. Aus nächster Nähe. Nein! Willst du etwa die Augen verschließen? Mich wird in dem Augenblick der Hass übermannen und blind machen. Stepan hat die Zigarette angezündet. Um wie viel Uhr soll er kommen? Gleich. Da. Nein. Wir können nichts mehr tun. Doch. Die anderen beneiden. Dein Platz ist hier. Du bist der Anführer. Jannik ist mehr wert als ich. Und vielleicht muss er... Die Gefahr ist für alle gleich groß. Für den, der wirft, wie für den, der nicht wirft. Jannik und Alexis stehen in der vordersten Linie. Mein Platz ist nicht bei ihnen. Es ist bequem, die Bombe nicht werfen zu dürfen. Du tust, was getan werden muss, und zwar ganz. Wie gefasst du bist. Ich habe gelernt, gerade dann ruhig zu sein, wenn meine Angst am größten ist. Ich traue zuweilen dem früheren Leben nach. Dem Glanz. Den Frauen. Tja... Ich liebte die Frauen, den Wein, die nicht enden wollenden Nächte. Dein Herz ist nicht tot. Selbst der Hunger nach Vergnügen ist besser als das furchtbare Schweigen, das manchmal an die Stelle des Aufschreis tritt. Achtung, Stepan gibt das Zeichen. Er kommt. lange es dauert. Es ist nicht möglich. Dora, er muss schon im Tat angekommen sein. Janik ist verhaftet. Kein Zweifel. Wir müssen etwas tun. Nein, es ist aus. Er wollte ihn töten. Wollte ins Gefängnis. Und wenn es sein muss, selber den Tod. Ich konnte es nicht. Verzeiht. Ich wartete auf die erste Bombe. Ich sah den Wagen um die Ecke biegen, aber nichts geschah. Ich nahm an, Boris, du hättest im letzten Augenblick unseren Plan geändert und zögerte. Aber das ist doch nicht möglich, Janek. Hattest du Angst? Angst? Nein. Was dann? In der Kalesche des Großfürsten befanden sich Kinder. Kinder? Ja, der Neffe und die Nichte des Großfürsten. Aber es hieß doch, der Großfürst wird allein sein. Und die Großfürstin war auch bei ihm. Das waren einfach zu viele Leute für unseren Dichter, nehme ich an. Zum Glück haben die Spitzel nichts bemerkt. Das konnte ich doch nicht voraussehen. Kinder. Ausgerechnet Kinder. Habt ihr schon mal Kinder angeschaut? Der ernste Blick, den sie manchmal haben. Diesen Blick habe ich nie aushalten können. Und doch war ich eine Sekunde zuvor noch konzentriert. Und als die Kalesche sich näherte, empfand ich Freude. Ich schwöre es. Ich lief auf die Kalesche zu und in dem Augenblick sah ich sie. Sie lachten nicht. Kerzengerade mit steifem Oberkörper saßen sie rechts und links vom Wagenschlag, verloren in ihren Paradekleidern, mit den Händen auf den Knien und blickten ins Leere. Wie traurig sie aussahen. Die Großfürstin habe ich gar nicht gesehen. Nur die Kinder. Mein Arm wurde schwach. Eine Sekunde darauf war es zu spät. Nein, ich bin kein Feigling. Aber auf die Kinder war ich nicht gefasst. Diese beiden ernsten Gesichter. Und in meiner Hand die Bombe. Und die sollte ich auf sie werfen. Einfach so. Das konnte ich nicht. Früher hatte ich vor nichts Angst. Vor nichts auf der Welt außer ein Kind zu überfahren. Ich stellte mir den Aufprall vor, das Aufschlagen dieses zerbrechlichen Körpers auf der Straße. Ihr müsst mir helfen. Ich wollte mich umbringen. Aber ich bin zurückgekommen, weil ich euch Rechenschaft schuldig bin. Ihr allein seid meine Richter. Warum sagt ihr nichts? Wenn ihr beschließt, dass diese Kinder umgebracht werden müssen, warte ich am Ausgang des Theaters und werfe die Bombe. Ich werde mein Ziel nicht verfehlen. Befehlt und ich gehorche euch. Du hattest den Befehl, den Großfürsten zu töten. Aber nicht Kinder zu ermorden. Ja, das war nicht vorgesehen. Er musste gehorchen. Ich hätte an alles denken müssen. Jetzt bleibt nur noch zu entscheiden, ob wir Janek befehlen, am Ausgang des Theaters zu warten. Alexis? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich hätte vorhin wie Janek gehandelt. Dora? Darf ich einem anderen vorschreiben, was ich selbst nicht tun könnte? Seid ihr toll! Sollen die letzten 2 Monate umsonst gewesen sein? Die unablässige Gefahr? Igor umsonst verhaftet, Rykov umsonst hingerichtet. Soll alles von vorn beginnen. Wieder. Woche für Woche, in unablässiger Spannung, warten, bis es eine neue, günstige Gelegenheit... Ich gehe und werfe die Bombe. Warte, Janik. Du könntest also aus nächster Nähe und mit offenen Augen auf ein Kind schießen, Stepan. Wenn die Organisation es befiehlt, ja. Warum schließt du die Augen bei deiner Antwort? Nur um mir die Szene deutlich vorzustellen. Mach dir klar, dass die Organisation ihre Macht und ihren Einfluss einbüßt, wenn sie duldet, dass Kinder von unseren Bomben zerfetzt werden. An dem Tag, da wir beschließen, keine Rücksicht auf Kinder zu nehmen, sind wir die Herren der Welt. Und an dem Tag wird die Revolution siegen. An dem Tag wird die Revolution von der ganzen Menschheit gehasst. Was tut's, wenn wir sie so lieben, dass wir sie der ganzen Menschheit aufzwingen? Um die Menschheit vor sich selber retten zu können. Und wenn die ganze Menschheit die Revolution verwirft? Wenn das Volk, für das du kämpfst, es ablehnt, dass Kinder getötet werden, müssen wir dann auch gegen das Volk vorgehen? Ja, wenn es nötig ist, und zwar so lange, bis es begreift. Auch ich liebe das Volk. Die Liebe trägt ein anderes Gesicht. Wer sagt das? Ich, Dora. Du bist eine Frau und hast eine unselige Vorstellung von der Liebe. Aber ich habe eine richtige Vorstellung von der Schande. Ich habe mich nur ein einziges Mal meiner selbst geschämt, als ich ausgepeitscht wurde. Wisst ihr, was das ist? Die Peitsche. Vera war bei mir. Und sie hat aus Protest Selbstmord begangen. Ich habe weiter gelebt. Wessen sollte ich mich jetzt noch schämen? Stepan, wir alle lieben und achten dich. Aber ich kann nicht zulassen, dass du behauptest, alles sei erlaubt. Hunderte unserer Brüder sind gestorben. Um zu bezeugen, dass nicht alles erlaubt ist. Nichts ist verboten, was unserer Sache dienen kann. Ist es erlaubt, in die Polizei einzutreten und ein Doppelspiel zu treiben? Würdest du das tun? Wenn es sein müsste, ja. Du hast so viel für uns und gemeinsam mit uns getan, Stepan, dass wir vergessen wollen, was du eben gesagt hast. Nur eines ist jetzt wichtig. Sollen wir Bomben auf diese beiden Kinder werfen? Kinder? Ist das alles, worum es euch geht? Habt ihr denn nichts begriffen? Weil Janek die beiden Kinder nicht getötet hat, werden noch jahrelang tausende russischer Kinder Hungers sterben. Habt ihr schon Kinder verhungern sehen? Ich ja. Der Bombentod ist eine Wonne verglichen mit dem Hungertod. Aber Janek hat nur die beiden dressierten Pudel des Großfürsten gesehen. Seid ihr keine Männer? Lebt ihr immer nur im gegenwärtigen Augenblick? Dann lindert mildtätig das Übel eines jeden Tages, wählt aber nicht die Revolution, die alle Übel heilen will, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Der Tod der Neffen des Großfürsten wird kein Kind vor dem Verhungern bewahren. Selbst in der Zerstörung gibt es Grenzen. Nein, ihr glaubt nicht an die Revolution, nur das ist die Wahrheit. Denn wenn ihr restlos und rückhaltlos an sie glauben würdet, wenn ihr sicher wäret, dass es uns gelingt, durch unsere Opfer und unsere Siege ein vom Despotismus befreites Russland zu schaffen, ein Land der Freiheit, das sich schließlich über die ganze Welt erstrecken wird, wenn ihr nicht daran zweifeln würdet, dass dann der von seinen Unterdrückern und seinen Vorurteilen befreite Mensch eine wahrhaft göttliche Stirn zum Himmel erheben wird. Der Tod zweier Kinder würde nicht ins Gewicht fallen. Ihr würdet euch jedes Recht zuerkennen, jedes, hört ihr. Und wenn dieser Tod euren Arm lähmt, so ist das ein Beweis, dass ihr nicht sicher seid, im Recht zu sein. Ihr glaubt nicht an die Revolution. Stepan, hinter deinen Worten sehe ich eine Gewaltherrschaft aufsteigen, die, wenn sie morgen die Macht ergreift, aus mir einen Mörder macht. Was tut's? Du und ich, wir sind nichts. Du weißt genau, dass das nicht wahr ist. Noch heute spricht Stolz aus dir. Mein Stolz geht nur mich etwas an. Aber der Stolz der Menschen, ihre Empörung, die Ungerechtigkeit, in der sie leben, das geht uns alle etwas an. Die Menschen leben nicht von Gerechtigkeit allein. Wovon denn, da ihnen das Brot gestohlen wird? Von Gerechtigkeit und Unschuld. Vielleicht weiß ich, was Unschuld ist. Doch ich tue so, als ob ich es nicht wüsste. Und werde auch die Menschen in dieser Ungewissheit belassen. Damit dieses Wort eines Tages einen höheren Sinn bekommt. Man muss sehr sicher sein, dass dieser Tag kommt, um alles zu leugnen, was einen Menschen dazu bringt, zum Leben Ja zu sagen. Ich bin seiner gewiss. Du kannst es nicht sein. Um zu wissen, wer von uns beiden recht hat, braucht es vielleicht das Opfer dreier Generationen, mehrerer Kriege, furchtbare Umwälzungen. Bis die Erde nach diesem Regen von Blut wieder trocken geworden ist, sind du und ich schon längst zum gleichen Staub zerfallen. Andere werden kommen und ich grüße sie als Brüder. Andere, ja, gewiss. Aber ich liebe die Menschen, die heute leben auf der gleichen Erde wie ich. Für sie bin ich bereit zu sterben, nicht einem fernen Staat zuliebe, dessen ich nicht sicher bin. Der einfachste Bauer würde uns sagen, Kinder töten ist wieder die Ehre. Und wenn sich eines Tages die Revolution von der Ehre abkehren sollte und ich noch lebe, dann würde ich mich von der Revolution abkehren. Die Ehre ist ein Luxus für Leute, die in Kaleschen fahren. Nein, sie ist das letzte Gut der Armen. Das weißt du genau, Stepan. Und du weißt auch, dass es in der Revolution eine Ehre gibt, die nämlich, für die wir willig in den Tod gehen. Sie hat dich unter der Peitsche den Rücken straffen lassen und sie spricht noch heute aus dir. Schweig! Ich verbiete dir, davon zu sprechen! Warum sollte ich schweigen? Du hast immerhin behauptet, ich glaube nicht an die Revolution. Das aber heißt nichts anderes, ich sei fähig, den Großfürsten umsonst zu töten. Ich sei also ein Mörder. Und ich habe dich nicht geschlagen. Janek! Zuweilen tötet der umsonst, der nicht genug tötet. Stepan! Unter uns ist niemand deiner Meinung. Die Entscheidung ist getroffen. Ich beuge mich. Aber ich werde nicht aufhören zu sagen, dass Terror nichts ist für zarte Gemüter. Nicht der Mord darf den Sieg erringen. Deshalb sterbe ich. Ich will unschuldig sein. Janek, Stepan, genug! Wir wagen in 2 Tagen einen neuen Versuch. Und wenn die Kinder wieder den Großfürsten begleiten? Dann werden wir eine andere Gelegenheit abwarten. Und wenn die Großfürstin mitfährt? Sie werde ich nicht verschonen. Also von vorne anfangen. Ja, Alexis. Warum sagst du nichts? Ich habe nichts zu sagen. Mach dir keine Sorgen, Boris. Alexis, hast du schlafen können? Ein bisschen. Nicht die ganze Nacht? Nein. Das wäre aber nötig gewesen. Ich war vielleicht zu müde. Deine Hände zittern. Nein! Menschen, darf man nicht mal müde sein? Natürlich darf man. Aber wir machen uns Gedanken um dich. Das hättest du ja vorgestern tun sollen. Wenn wir die Bombe vor 2 Tagen geworfen hätten, dann wäre ich heute nicht mehr müde. Er hat recht. Verzeih mir, Alexis, ich weiß, ich habe alles schwerer gemacht. Ach, warum denn schwerer? Ich bin einfach müde. Weiter nichts. In einer Stunde ist alles vorbei. Ja, vorbei. In einer Stunde. Endlich. Boris? Hm? Ich muss mit dir reden. Allein? Ja. Komm, Janek. Du auch, Stepan. Was ist, Alexis? Ich muss muss dir die Wahrheit sagen. Ja, du willst die Bombe nicht werfen. Ich kann nicht. Angst? Das ist keine Schande. Aber ich schäme mich, Angst zu haben. Und vorgestern? Du warst doch froh. Da habe ich bloß all meinen Mut zusammengerafft. Ich habe von Anfang an Angst gehabt. Als ich dann die heranrollende Kalesche hörte, sagte ich mir, so, nur noch eine Minute. Und wartete auf die erste Explosion. Aber es geschah nichts. Die Kutsche kam auf mich zu. Immer näher. Da wusste ich, Janek hatte seine Bombe nicht geworfen. In diesem Augenblick überfiel mich Kälte. Und ich fühlte mich hilflos wie ein Kind. Das hat nichts zu bedeuten. Das Leben wärmt dich immer wieder. Ich habe die ganze Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ich bin verzweifelt. Wir alle haben das einmal durchgemacht. Du wirst die Bombe nicht werfen, sondern gehst... Wenn ich sie jetzt nicht werfe, werde ich nie tun. Ich bin nicht für den Terror geschaffen. Das weiß ich jetzt. Heißt das... Ich will in den Komitees bei der Propaganda mitarbeiten. Die Gefahr ist dort nicht kleiner. Aber man handelt mit geschlossenen Augen. Man weiß nichts. Es ist einfacher, eine Versammlung abzuhalten, die Lage zu erörtern und dann den Handlungsbefehl auszugeben. Dagegen zwischen denen zu stehen, die den Schritt beschleunigen am Abend, um möglichst schnell heimzukommen. Zur heißen Suppe, zu den Kindern, zur Wärme einer Frau. Aufrecht stehen. Stumm. Das Gewicht der Bombe in der Hand fühlen. Und wissen, dass man sich in ein paar Minuten oder Sekunden einer glitzernden Kalesche entgegenwerfen wird. Das ist Terror. Ich schäme mich. Ich habe zu hoch hinausgewollt. Ich muss an meinem Platz arbeiten. Einem ganz bescheidenen Platz. Dem einzigen, den ich verdiene. Am Ende des Weges stehen Gefängnis und Galgen. Aber man sieht sie nicht, wie man den sieht, den man töten will. Man muss sich Gefängnis und Galgen vorstellen. Doch ich habe keine Fantasie. So kann ich auch nicht an die Geheimpolizei glauben. Merkwürdig, für alle Terroristen. Beim ersten Fußtritt in den Bauch wirst du an sie glauben. Ja, aber vorher nicht. Und das Gefängnis, dort gibt es kein Vergessen. Im Gefängnis muss man keine Entscheidungen treffen. Ja, das ist es. Keine Entscheidungen mehr treffen. Sich nicht mehr sagen müssen, jetzt. Deshalb werde ich auch nicht aus dem Gefängnis zu flüchten versuchen. Dazu braucht es wiederum Tatkraft. Wenn man nichts unternimmt, liegt das Gesetz des Handelns bei den anderen. Die Tat bleibt ihnen überlassen. Ja, sie besteht zuweilen darin, uns aufzuknüpfen. Aber es fällt mir leichter zu sterben, als mein Leben und das eines anderen in der Hand zu haben und den Augenblick zu bestimmen, da ich diese beiden Leben in Flammen aufgehen lasse. Nein, Boris, ich muss mich als das annehmen, was ich bin. Selbst ein Feigling kann der Revolution nützlich sein. Es genügt, den richtigen Platz für ihn zu finden. Sind wir nicht alle Feiglinge? Geh, tu, was du tun musst. Du wirst es ihnen erklären? Ja. Sag Janek, dass es nicht seine Schuld ist. Alles wird vorübergehen. Russland wird glücklich werden. Ja, möge es so sein. Also Angst. Ich habe den Beschluss gefasst. Eine Stunde vor dem Attentat nimmst du seinen Mann weg. Ich trete an seine Stelle. Nein. Mir kommt das Recht zu, die Bombe zu werfen. Ja. Boris, du bist der Verantwortliche. Deine Pflicht ist es, hier zu bleiben. Stepan wird mich vertreten. Das ist ein Befehl. Aber... Komm, ich gebe dir alle notwendigen Instruktionen. Es ist meine Schuld. Nein. Er wird zurückkommen. Ich kann mir vorstellen, wie ihm zumute ist. Ich wäre auch verzweifelt. Und jetzt? Jannik, bist du nicht verzweifelt? Jetzt bin ich bei euch und glücklich. Noch vor 2 Tagen leuchtete dein Gesicht. Heute dagegen... Ich glaubte, töten sei leicht. Hass und Mut genügten. Aber im Hass ist kein Glück zu finden. All das Böse in mir und den anderen, Mord, Feigheit, Ungerechtigkeit. Ich muss ihn töten, ja. Aber ich werde über den Hass hinausgehen. Über den Hass hinaus? Da ist nichts. Doch, Liebe. Liebe? Nein. Wie kannst du so etwas sagen? Dora. Wer die Gerechtigkeit wahrhaft liebt, hat kein Recht auf Liebe. Solche Menschen stehen aufrecht, mit erhobenem Kopf und starren Augen. Was soll die Liebe in ihren stolzen Herzen? Die Liebenden beugen sanft den stolzen Nacken. Wir jedoch haben ein steifes Genick. Aber wir lieben die Menschen doch. Ja. Mit einer umfassenden, aber von keiner Wirklichkeit getragenen, einer unglücklichen Liebe. Wir leben fern von ihr, eingesperrt in unsere Zimmer, versponnen in unsere Gedanken. Und die Menschen? Lieben sie uns? Wissen sie, dass wir sie lieben? Das Volk schweigt. Dieses Schweigen... Das ist ja das Wesen der Liebe. Alles geben. Alles opfern. Ohne auf Lohn zu hoffen. Manchmal frage ich mich allerdings, ob die Liebe nicht etwas anderes ist. Ob sie nicht aufhören kann, ein Selbstgespräch zu sein. Ob es nicht zuweilen eine Antwort geben muss, Jannik. Nur eine Stunde lang das fürchterliche Elend der Welt vergessen können. Sich einmal gehen lassen dürfen. Ein einziges Stündchen Selbstsucht. Wünschst du dir das nicht auch? Das ist Zärtlichkeit. Ja. Zärtlichkeit. Aber weißt du wirklich, was das ist? Liebst du die Gerechtigkeit voll Zärtlichkeit? Liebst du die Menschen mit dieser Hingabe und dieser Weichheit? Oder nur mit dem Feuer der Rache und der Empörung? Siehst du? Und mich? Liebst du mich? Voll Zärtlichkeit. Niemand wird dich je lieben, wie ich dich liebe. Ich vergehe vor Verlangen, Ja zu sagen. So sag es. Sag Ja, Liebster, wenn es wahr ist. Sag Ja im Angesicht der Gerechtigkeit des Elends und des geknechteten Volkes. Ich bitte dich, sag Ja. Obwohl Kinder sterben. Trotz der Menschen, die man hängt oder zu Tode peitscht. Schweig, Dora! Heute Abend darf ich nicht zittern. Ach ja, heute Abend. Im Sommer, Jannik, weißt du noch? Doch nein. Es herrscht ja ewiger Winter. Wir gehören nicht in diese Welt. Wir sind Gerechte. Musik. Es gibt eine Wärme, die uns versagt ist. Es gibt keine Liebe für uns. Ich werde den Großfürsten töten. Janik, wir müssen gehen. Leb wohl, Bruder. Leb wohl, Stepan. Leb wohl, Dora. Russland wird schön sein. Ich bin unversöhnlicher als er. Aber er hat eine sichere Hand. Und die ist jetzt mehr wert. Er wird töten. Das ist gut. Sehr gut sogar. Zerstören. Allein darauf kommt es an. Liebst du ihn, Dora? Wir haben kaum genug Zeit für die Gerechtigkeit. Ja, es gibt viel zu tun. In der Welt, wie sie jetzt ist, darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Später. Später? Werden wir uns lieben. Wenn es uns dann noch gibt. Dann werden andere sich eben lieben. Stepan, sag bitte mal Hass. Sprich das Wort aus. Warum? Hass? Janik sprach es sehr müde aus. Du verachtest mich, ich weiß. Und doch, bist du sicher, dass du recht hast? Eure nichtswürdigen Liebe feilscht ihr alle um das, was ihr tut. Ich jedoch kenne keine Liebe, sondern nur Hass. Ja, ich hasse meine Mitmenschen. Denn ihre Liebe habe ich vor 3 Jahren im Kerker kennengelernt. Und seit 3 Jahren trage ich sie in mir. Nein, ich schleppe die Bombe nicht wie ein Kreuz. Nein und nochmals nein. Ich habe zu viel erlebt. Hier, guck. Das sind die Male ihrer Liebe. Die Narben von Peitschenhieben. Verachtest du mich immer noch, Dora? Ich liebe dich auch. Vielleicht bin ich bloß müde. Jahrelang Kampf, Angst, Spitzelkerker. Und am Ende diese Narben. Woher soll ich die Kraft zum Lieben nehmen? Ist die Kraft zum Hassen immer noch besser, als nichts mehr zu fühlen. Er muss gleich kommen. Janek hat seine Bombe geworfen. Es ist erreicht. Tag. Wie heißt du? Volker. Was hast du getan? Getötet. Weil du Hunger hattest, Bruder. Nein, weil ich Durst hatte. Und da lag ein Beil. 3 soll ich umgebracht haben. Nun, euer Gnaden, nennst du mich nicht mehr Bruder. Was? Ich habe auch getötet. Wie viele? Sag mir lieber, Du bereust deine Tat, nicht wahr? Natürlich. 20 Jahre dafür. Das kann einen schon reuen. 20 Jahre. Ich komme mit 23 hier herein. Und wenn ich herauskäme, hätte ich graue Haare. Wart's ab. Ein Richter hat seine schlechten und seine guten Tage. Außerdem bist du ein Herr. Für deinesgleichen gilt ein anderer Tarif als für uns arme Teufel. Du wirst billiger davonkommen. Das glaube ich nicht. Und ich will es auch nicht. Das sind wieder so hochwohlgeborene Ideen, was? Wie viele hast du umgebracht? Einen einzigen. Das ist nicht der Rede wert. Ich habe den Großfürsten Sergei getötet. Den? Du? Ist das schlimm? Ja. Aber es musste sein. Eine Weibergeschichte, was? Ich bin Sozialist. Sozialrevolutionär. Und warum musste das sein? Die Erde ist für die Herren da. Nein, für dich. Es gibt zu viel Elend und zu viele Verbrechen. Bruder, wäre die Erde frei, würdest du nicht hier sein. Frei oder nicht frei? Es ist auf jeden Fall nicht gut, eins über den Durst zu trinken. Es kommt die Zeit, da hat das Trinken keinen Sinn mehr. Da muss sich niemand mehr schämen, weder ein Herr noch ein armer Teufel. Wir sind dann alle Brüder und die Gerechtigkeit wird herrschen. Weißt du, wovon ich spreche? Ja, vom Reich Gottes. Nein, Gott vermag nichts. Die Gerechtigkeit ist unsere Sache. Begreifst du? Kennst du die Legende vom heiligen Dimitri? Nein. Er war in der Steppe mit dem lieben Gott verabredet und beeilte sich, um rechtzeitig zur Stelle zu sein. Ja. Da traf er einen Bauern, dessen Karren im Kot festgefahren war. Ja. Der heilige Dimitri half ihm. Ja. Doch die durchweichte Erde war zäh. Und der Graben tief. Versteht sich. Sie hatten viel Mühe, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Danach lief Dimitri zum verabredeten Ort. Doch Gott war nicht mehr da. Und? So gibt es viele Menschen, die immer zu spät eintreffen. Weil es zu viele festgefahrene Karren und zu viele hilfsbedürftige Brüder gibt. Hier stimmt doch was nicht. Wieso? Hat man schon je gehört, dass sich einer wegen eines Heiligen und eines festgefahrenen Karren ins Gefängnis sperren lässt? Und dann ist da noch was. Was? Was, glaubst du, geschieht mit Leuten, die Großfürsten umbringen? Sie werden gehängt. Eben. Warum rückst du von mir ab? Was habe ich dir getan? Wir schwatzen und schwatzen. Und wenn du gehängt wirst, dann gehört sich das nicht. Und warum nicht? Ich bin es, der die zum Tode Verurteilten hängt. Du? Du bist doch selber... Für jeden Gehängten erlassen sie mir ein Jahr Kerker. Ein gutes Geschäft? Um dir deine Verbrechen zu vergeben, zwingt man dich, neue zu begehen? Das sind keine Verbrechen. Es wird ja befohlen. Soll ich dir sagen, was ich denke? Es sind keine Christenmenschen. Wie oft schon? Zweimal. So bist du also ein Henker. Lass uns allein vorgehen mit dem Wärter mit. Sehr wohl, euer Gnaden. Wir sehen uns wieder. Hochwohlgeboren. Wer sind Sie? Heute bekommen Sie Besuch. Schon Foka war von mir geschickt. Ich dachte mir, er würde Sie interessieren. Es tut gut, mal wieder ein Gesicht zu sehen, was? Kommt immer darauf an, was für eines. Mein Gesicht missfällt Ihnen? Ja. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Skuratov, Polizeivorsteher. Ein Lakai des Zaren. Bitte. Ich an Ihrer Stelle wäre weniger hochmütig. Vielleicht kommen Sie auch einmal dorthin. Zuerst trachtet man nach Gerechtigkeit und zum Schluss organisiert man eine Polizei. Ich biete Ihnen eine Möglichkeit, Ihre Gnade zu erwirken. Ich biete Ihnen das Leben. Wer hat es von Ihnen gefordert? Man fordert das Leben nicht, man empfängt es. Ich schlage Ihre Gnade ein für alle Mal aus. Hören Sie mich an. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich gebe sogar zu, dass Sie mit Ihren Ideen recht haben mögen. Außer was den Mord betrifft. Ich zahle den Preis für meine Tat. Die Anklage gegen Sie Ich bin Kriegsgefangener, nicht Angeklagter. Wie Sie wollen. Immerhin hat ein Mann den Tod gefunden. Und was für einen Tod? Ich habe die Bombe nicht auf einen Menschen, sondern auf eure Tyrannei geworfen. Aber getroffen hat sie einen Menschen. Und das ist ihm nicht gut bekommen. Es fehlte der Kopf. Einfach nicht mehr da. Ich habe ein Urteil vollstreckt. Ein Wort, über das man nächtelang diskutieren kann. Aber es ist Blut geflossen. Viel Blut. Schweigen Sie! Schön. Schön. Sie bedürfen allerdings keiner Gnade, wenn Sie darauf bestehen, dass der Großfürst nicht durch eine Bombe, sondern durch eine Idee getötet worden ist. Wenn wir uns jedoch an den Tatbestand halten, dann sind Sie es, der den Großfürsten um seinen Kopf gebracht hat. Dann haben Sie Gnade nötig. Ich helfe Ihnen. Ich interessiere mich nicht für Ideen, sondern für Personen. Meine Person können Sie zwar töten, nicht aber richten. Sie warten auf Scham, Tränen und Reue. Da warten Sie vergebens. Was ich bin, geht Sie nichts an. Was Sie angeht, mein Hass steht Ihnen zu Diensten. Hass, Hass, Hass. Wieder so eine Idee. Im Gegensatz zu Mord und seine Folgen. Bei Reue und Sühne stoßen wir zum Kern der Dinge vor. Darum bin ich übrigens auch zur Polizei gegangen, um im Kern der Dinge zu stehen. Aber Sie mögen vertrauliche Geständnisse ja nicht. Wenn Sie sich den Mord eingestehen, nutzt Ihnen Ihre Idee nichts mehr. Sie sollten beschließen, am Leben zu bleiben. Und wenn ich es täte? Das würde Gnade für Sie und Ihre Kameraden bedeuten. Haben Sie sie festgenommen? Wenn Sie beschließen, am Leben zu bleiben... Wollen Sie damit sagen, dass... Warten Sie mit Ihrem Zorn! Überlegen Sie. Vom Standpunkt der Idee können Sie Ihre Kameraden nicht ausliefern. Wenn wir hingegen den Tatbestand betrachten, erweisen Sie ihnen einen Dienst. Sie ersparen ihnen neue Unannehmlichkeiten und bewahren sie vor dem Galgen. Obendrein erlangen Sie Ihren Seelenfrieden. Insgesamt doch ein äußerst vorteilhaftes Geschäft, na. Meine Brüder werden Ihnen bald die Antwort erteilen. Noch mehr Verbrechen? Damit wäre meine Aufgabe allerdings beendet. Sie hängen eben an Ihren Ideen. Sie können mich nicht von meinen Brüdern trennen. Warum haben Sie die Großfürstin und die Kinder verschont? Wer hat Ihnen das gesagt? Das geht Sie nichts an. Ich will Ihnen sagen, warum. Ideen bringen es nicht fertig, Kinder zu töten. Doch warum dann den Großfürsten? Er war doch auch einst ein Kind. Antworten Sie nicht mir, sondern der Großfürstin. Sie wird gleich kommen. Die Großfürstin? Sie will Sie sprechen. Sie ist eine gläubige Christin. Auf Seelen versteht sie sich besonders gut. Ich will sie nicht sehen! Sie besteht aber darauf. Sie werden ganz entschieden verwöhnt. Nach der Polizei die Religion. Aber es hängt eben alles zusammen. Stellen Sie sich Gott vor ohne Gefängnisse. Welche Einsamkeit. Oh Gott. Vieles stirbt zugleich mit einem Menschen. Ich wünsche, allein zu bleiben. Ich kann nicht mehr allein bleiben. Aber mit wem reden? Wir anderen? Sie tun nur, als ob sie traurig wären. Mit wem soll ich über den Mord reden, wenn nicht mit dem Mörder? Eine Tat der Gerechtigkeit, kein Mord. Ach, alle Männer sprechen im gleichen Ton von der Gerechtigkeit. Er sagte, das ist gerecht. Und dann gab es keine Widerrede. Er hat sich vielleicht auch getäuscht, wie du. Er verkörperte jene höchste Ungerechtigkeit, unter der das russische Volk seit Jahrhunderten stöhnt. Dafür erhielt er seine Privilegien. Selbst wenn ich mich täuschen sollte, ist der Tod mein Lohn. Ja, du leidest. Aber ihn hast du getötet? Ihn hat der Tod überrascht. Ein solcher Tod ist nicht schwer. Ach, nicht schwer? Ach, richtig. Du bist ja gleich abgeführt worden. Du sollst dabei laute Reden gehalten haben. Es war dir sicher eine Hilfe. Ich bin später gekommen. Ich habe ihn gesehen. Habe den Kopf gefunden und auf die Bahre gelegt. So viel Blut. Ich trug ein weißes Kleid. Schweigen Sie. Ich sage die Wahrheit. 2 Stunden vor seinem Tod schlief er im Sessel. Die Füße auf einem Stuhl, wie immer. Er schlief, während du schon auf ihn gewartet hast. Hilf mir jetzt. Du bist jung, du kannst nicht schlecht sein. Mir blieb keine Zeit, jung zu sein. Warum machst du dich so hart? Hast du kein Mitleid mit dir selbst? Nein. Es erleichtert aber. Ich habe nur noch mit mir selber Mitleid. Es tut weh. Du hättest mich nicht verschonen dürfen. Nicht sie. Nur die Kinder taten mir leid. Ach, kennst du sie? Die Nichte hat ein böses Herz. Sie hat Angst, die Armen zu berühren. Sie ist ungerecht. Der Großfürst dagegen liebte die Bauern und trank mit ihnen. Und du hast ihn getötet. Du bist auch ungerecht. Die Erde ist eine Wüste. Sie versuchen, meine Kraft zu sprengen und zur Verzweiflung zu treiben. Das wird ihnen nicht gelingen. Willst du nicht mit mir beten? Bereuen. Dann sind wir nicht mehr allein. Lassen Sie mich. Ich will mich auf den Tod vorbereiten. Wenn ich am Leben bliebe, wäre ich ein Mörder. Du willst sterben? Nein! Du musst es auf dich nehmen, ein Mörder zu sein. Gott allein kann dich freisprechen. Gott hat die Gnade für sich behalten und es uns überlassen, Nächstenliebe zu üben. Wem uns? All denen, die ihr an den Galgen bringt. Ich bin nicht deine Feindin. Doch. Ihr zwingt die Menschen zur Verzweiflung. Ich war nicht zum Töten geschaffen. Bete mit mir. Nein. Mir bedeutet die Begegnung mit Gott nichts mehr. Indem ich sterbe, werde ich pünktlich dort zur Stelle sein, wo meine Brüder, die ich liebe und die in diesem Augenblick an mich denken, mich erwarten. Beten? Hieße sie verraten. Was meinst du damit? Wenn das Urteil gesprochen ist, die Hinrichtung nahe, dann werde ich mich am Fuße des Schafotts von ihnen und dieser grässlichen Welt abwenden und mich der Liebe überlassen, die mich erfüllt. Es gibt keine Liebe, außer in Gott. Doch, die Liebe zur Kreatur. Man stirbt allein. Er ist allein gestorben. Die Menschen, die sich heute lieben, müssen zusammen sterben, wenn sie vereint sein wollen. Die Ungerechtigkeit trennt, die Schande, der Schmerz, das Böse, das man den anderen antut, das Verbrechen, all das trennt. Leben ist eine Qual, denn Leben trennt. Gott vereint. Nicht auf dieser Erde. Und meine Verabredungen sind von dieser Welt. Stell dich ein, der Hunde. Mit der Schnauze am Boden, immer schnüffelnd, immer enttäuscht. Bald werde ich es wissen. Kann man sich nicht jetzt schon vorstellen, dass zwei Menschen, die aller Freude entsagen, sich im Schmerz lieben? Dass der gleiche Strick dann diese beiden Menschen eint? Was für eine fürchterliche Liebe! Sie und ihresgleichen haben uns nie eine andere erlaubt! Ich weiß, was Liebe ist! Ich liebte den Mann, den Sie getötet haben! Ich werde um Ihre Begnadigung nachsuchen. Tun Sie das nicht. Lassen Sie mich sterben, oder ich werde Sie im Tod hassen. Ich werde um Ihre Begnadigung nachsuchen. Vor den Menschen und vor Gott. Nein! Ich verbiete es Ihnen! Mama. Sie sind mehr nötiger denn je. Wie mich das freut? Warum? Ich wollte wieder Verachtung spüren. Ich kam, um Ihre Antwort zu hören. Damit habe ich sie Ihnen schon erteilt. Ich habe diese Unterredung ermöglicht, damit ich sie morgen in den Zeitungen bekannt geben kann. Der Bericht wird das Geständnis Ihrer Reue enthalten. Ihre Kameraden werden annehmen, dass Sie sie verraten haben. Nein, das werden Sie nicht glauben. Ich verzichte auf die Meldung nur, wenn Sie ein Geständnis ablegen. Sie haben eine ganze Nacht, um es sich zu überlegen. Sie werden es nicht glauben. Warum nicht? Sie wissen nicht, wie brüderlich unsere Liebe ist. Aber ich weiß, dass man nicht eine ganze Nacht lang, ohne eine Minute des Schwachwerdens, an die Brüderlichkeit glauben kann. Lassen Sie sich Zeit. Ich bin geduldig. Die Nacht ist so lang. Wirklich heute Nacht, Alexis. Heute Nacht also. Noch ist nichts verloren. Die Entscheidung liegt beim Zaren. Nur wenn Jannik um Begnadigung gebeten hat. Das hat er nicht getan. Und die Großfürstin? Sie hat überall wissen lassen, er habe bereut. Wie soll man wissen, was wahr ist? Wir wissen, was Jannik vor Gericht gesagt und was er uns geschrieben hat. Nein, er wollte und will sterben. Er hätte die Großfürstin nicht sprechen dürfen. Darüber hat er allein zu befinden. Unserer Regel gemäß hätte er es nicht tun dürfen. Unsere Regel gebietet zu töten. Nichts weiter. Alexis, jetzt ist er frei. Endlich frei. Noch nicht. Doch. Er hat das Recht zu tun, was er will, denn er steht vor dem Tod. Und er wird sterben, da könnt ihr beruhigt sein. Dora. Oh, doch. Nur wenn er stirbt, werdet ihr ihm glauben und ihn weiter brüderlich lieben. Begnadigte man ihn aber, wäre er für euch ein Verräter. Eure Liebe kommt einem teuer zu stehen. Dora, wir haben nie an Janne gezweifelt. Ja. Vielleicht. Verzeiht. Aber wir werden es ja bald wissen. Armer Alexis, warum bist du zurückgekommen? Um an seine Stelle zu treten. Ich war stolz auf Jannik, als ich seine Rede vor Gericht las. Diese Worte. Der Tod wird mein letzter Protest sein gegen eine Welt von Tränen und Blut. Und als er schloss, wenn ich mich des menschlichen Protestes gegen die Gewalt würdig erwiesen habe, so möge der Tod mein Werk durch die Reinheit der Idee krönen. Da habe ich beschlossen, zu euch zurückzukommen. Er trachtete nach Reinheit in der Tat. Aber welche entsetzliche Konsequenz. Ich habe gelitten, weil ich feige war. Bis ich in Tiflis die Bombe warf. Und jetzt bin ich wie Jannik. Und verstehe ihn so gut. Seit ich von seiner Verurteilung weiß, ist mein einziger Gedanke, an seine Stelle zu treten, wenn ich schon nicht an seiner Seite habe stehen können. Heute Abend kann niemand an seine Stelle treten. Er wird allein sein. Sehr allein. Unser Stolz wird ihm beistehen. Stolz werde ich nie mehr sein können. Ich wünsche so sehr, dass Jannik am Leben bleibt. Wir haben Männer wie ihn nötig. Nein, wir müssen wünschen, dass er stirbt. Du bist von Sinnen, Dora. Ich kenne ihn, er muss sterben. Aber schnell. Wir gehen jetzt, um Orlov zu treffen. Komm, Alexis. Tod. Galgen. Wieder tot. Oh, Boris, was ist das für ein Weg? Es gibt keinen anderen. Wenn am Ende der Tod steht, befinden wir uns nicht auf dem richtigen Weg. Der rechte Weg führt zum Leben. Dorthin, wo Russland Wärme wird ist. Leben. Man Unsere kann nicht unablässig frieren. Denk an Janiks Worte. Russland wird schön sein. Russland. Unsere Enkelkinder. Der Platz unter dem Galgen ist eisig. Janik wird sterben. Damit die anderen leben. Und wenn er umsonst stirbt? Schweig. Wie kalt es ist. Und dabei ist Frühling. Im Gefängnishof stehen Bäume. Er sieht sie bestimmt. Warte, bis wir Gewissheit haben. Das alles macht uns so schnell alt. Wir werden nie mehr Kinder sein. Beim ersten Mord entflieht die Kindheit. Ich werfe die Bombe und in der Sekunde verfliegt ein ganzes Leben. Von nun an können wir sterben. So werden wir kämpfend sterben. Wir haben das Menschenleben abgeschritten. Wir hatten zu große Eile. Wir sind keine Menschen mehr. Russland hat es eilig. Ich weiß. Wir haben das Leid der Welt auf unsere Schultern genommen. Auch er. Welch ein Hochmut. Wir haben ein Recht auf diesen Hochmut. Wird das nicht einmal bestraft? Leben. Wenn ich Stepan höre, überfällt mich zuweilen Angst. Und wenn andere kommen, die sich auf uns berufen, um zu töten und die nicht mit ihrem Leben zahlen? Das wäre feige. Wer weiß. Vielleicht ist das die Gerechtigkeit. Und niemand wird es dann mehr wagen, ihr ins Gesicht zu blicken. Ich erkenne dich nicht wieder. Dora, zweifelst du? Ich denke nur an ihn, der sich weigern wird zu zittern, damit es nicht aussieht, als hätte er Angst. Gehörst du denn nicht mehr zu uns? Doch. Und ich werde bis zum Ende durchhalten. Ich hasse die Tyrannei. Und ich weiß, wir können keinen anderen Weg gehen. Mit freudigem Herzen habe ich ihn gewählt. Aber ich gehe ihn nur noch mit traurigem Herzen weiter. Wir sind Gefangene. Ganz Russland ist im Gefängnis, doch wir sprengen diesen Kerker. Gib mir eine Bombe und meine Hand wird sicher sein. Es ist so viel leichter, an seinen Widersprüchen zu sterben, als mit ihnen zu leben. Hast du je geliebt, Boris? Ja, aber es ist lange her. Wie lange? Und wie lange leitest du schon die Organisation? Jetzt liebe ich sie. Ja. Man muss vorwärts gehen. Darf nicht stehen bleiben. Ja, man möchte zwar die Arme ausbreiten und sich gehen lassen, doch die dreckige Ungerechtigkeit klebt an uns wie Leim. Also vorwärts. Wir sind verurteilt, größer zu sein, als wir sind. Ja, Gerechtigkeit statt Liebe. Man muss vorwärts gehen. Vorwärts, Dora. Vorwärts, Janik. Für ihn ist das Ziel nahe. Er wird sicher begnadigt. Nein, und du weißt auch, dass es nicht sein darf. Vielleicht steht er schon im Hof, wenn ihm nur nicht kalt ist. Boris, weißt du, wie gehängt wird? Hör jetzt auf, Dora. Der Henker springt ihm auf die Schulter, Boris. Das Genick bricht. Ist das nicht schrecklich? Jetzt ist Janik tot, ich weiß es. Ich bin dein Bruder. Ja. du und ihr alle seid meine Brüder. Und ich liebe euch. Aber was für einen entsetzlichen Geschmack hat zuweilen die Brüderlichkeit. Janek war kein Verräter. Erzähl alles, was du von Orlov erfahren hast. Wozu? Ich habe ein Recht auf jede Einzelheit, Stepan. Das kann ich nicht. Wann hat man Janek benachrichtigt? Um 10 Uhr abends. Wann ist er gehängt worden? Um 2 Uhr morgens. 4 Stunden hat er gewartet. Ja. Wortlos. Wie war er gekleidet? Trug er seinen Pelzmantel? Nein, er war ganz in Schwarz, ohne Mantel, aber ein Filzhut. Wie war das Wetter? Finstere Nacht, der Schnee schmutzig, der Regen hatte ihn in zähen Matsch verwandelt. Zitterte er? Nein. Was schaute er an? Alles, sagt Orlov, ohne etwas zu sehen. Und dann? Lass, Dora. Nein, ich will es wissen. Wenigstens sein Tod gehört mir. Man hat das Urteil verlesen. Was tat er während dieser Zeit? Nichts. Nur einmal versuchte er, einen Kotspritzer vom Schuh abzuschütteln. Einen Kotspritzer? Woher weißt du das? Hast du Orlov nach jeder Kleinigkeit gefragt? Warum? Zwischen Janek und mir stand etwas. Was denn? Ich beneidete ihn. Und dann, Stepan? Der Pater kam und reichte ihm das Kruzifix. Er hat sich geweigert, es zu küssen. Er soll gesagt haben, dass er schon mit dem Tod im Reinen wäre. Wie klang seine Stimme? Unverändert, ohne Fieber und ohne Ungeduld. Ruhig. Schien er glücklich? Bist du toll geworden, Dora? Doch, bestimmt war er glücklich und ist ruhig zum Galgen geschritten. Denn es wäre ungerecht, wenn er, der es ablehnte, im Leben glücklich zu sein, mit dem Tod nicht endlich das Glück empfangen hätte. Nur noch verschwommen sah man das Totenhemd, in das der Henker ihn hüllte. Er ist in die Nacht gegangen. Und dann? Ein schreckliches Geräusch. Weint nicht. Nein, dies ist der Tag der Rechtfertigung. Zu dieser Stunde steht etwas auf. Unser, der Empörer Zeugnis. Janek ist kein Mörder mehr. Ein schreckliches Geräusch hat genügt, um ihm die Freude der Kindheit zurückzugeben. Erinnert ihr euch an sein Lachen? Wie jung es war? Zuweilen lachte er ohne Grund. Jetzt lacht er gewiss. Das Gesicht an die Erde geschmiegt. Boris, mein Bruder, hast du nicht gesagt, du willst mir helfen? Ja. Gib mir die nächste Bombe. Ich will sie werfen. Du weißt genau, keine Frau in der vordersten Reihe. Bin ich denn jetzt noch eine Frau? Gib ihr die Bombe, Boris. Du wärst an der Reihe, Stepan. Sag ja. Sie gleicht mir nun. Du wirst sie mir geben, nicht wahr? Ich werde sie werfen. Und dann später? In einer kalten Nacht? Ja. Dora. Janek. Eine kalte Nacht. Und derselbe Strang. Jetzt wird alles leicht sein. Die Gerechten. Schauspiel von Albert Camus. Aus dem Französischen von Guido G. Meister. Hörspielfassung von Hans Bräunlich. Musik Wolfram Bodak. Dora Kirsten Block. Janek Peter Ebert. Stepan Martin Seifert. Alexis Michael Kind. Boris Günther Tschäckel. Forka Werner Buß. Skuratov Horst Libinski. Großfürstin Petra Kelling. Gesang Pascal von Wroblewski. Schnitt Monika Brumund. Ton Alexander Brennecke. Regieassistenz Irene Fischer. Regie Werner Buß. Produktion Deutschlandsender Kultur 1992. Der existenzialistische Klassiker Die Gerechten von Albert Camus.